In einer Kita ist es oft laut, Kinderstühle sind eher rückenfeindlich für Erwachsene und außerdem gibt es noch wenig Geld für das Ganze. So sind sie, die Arbeitsbedingungen für die 220.000 deutschen Erzieherinnen und Erzieher, belastend. Seit 3 Wochen nun streiken sie, um Verbesserungen zu erreichen. Viele Kindertagesstätten bleiben deshalb geschlossen und das Verständnis der Eltern bröckelt. Unverantwortlich nennen einige die Streiks, der Arbeitskampf werde auf dem Rücken der Eltern und Kinder ausgetragen. Andere jedoch haben Verständnis, dazu gehört auch die Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen. Sie fordert mehr Anerkennung für die Arbeit der Erzieherinnen. Was meinen Sie? Ist der Streik der Erzieherinnen über diesen langen Zeitraum gerechtfertigt? Haben Sie Verständnis dafür? Unsere Debatte. Sie können uns jetzt anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 22 54 22 54. Sie können auch eine Mail schicken an forum@dradio.de. Hier nochmal die Telefonnummer 00800 22 54 22 54. Und der erste Hörer ist Klaus Mertin und hat uns aus Lübeck angerufen. Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Was halten Sie von den Streiks der Erzieherinnen und Erzieher? Ja, also ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil als sie sich den Job mal ausgesucht haben, wussten sie ja vorher, worauf sie sich einlassen. Und jetzt fangen sie da an, dass sie die kleinen Kinder heben müssen oder auf Kinderstühlen sitzen müssen. Dann geht mir nicht in den Kopf rein. Das ist genauso wie letztens gesagt wurde, man soll den Beruf mit Müllmännern gleichstellen. Ja, dann möchte ich das mal sehen. Dann sollen die mal 14 Tage Müllpuppen gehen. Mal gucken, was sie dann sagen. Andererseits wird immer sehr viel gefordert und große Achtung vor dieser Arbeit der Erzieherin formuliert. Muss da nicht auch das Geld stimmen und die Bedingungen, unter der diese Arbeit gemacht wird? Ja, was heißt die Bedingungen? Das wissen Sie doch vorher. Und ich glaube, so schlimme Bedingungen haben die nicht. Ne? Die haben das warm und trocken. Ne? Können sich da ihren Kaffee kochen. Ist doch schön, oder? Danke, Herr Mertin. Die nächste Hörerin ist Christine Ax. Sie ruft uns aus Hamburg an. Guten Tag, Frau Ax. Wo stehen Sie? Auf dem Bahnhof? Ja, so ungefähr. Was halten Sie von den Streiks? Also ich war immer berufstätig, ich habe 2 Kinder großgezogen, die jetzt 14 und 21 sind. Und mir sind in meinem Leben irgendwie sehr, sehr gute Erzieher begegnet, die mir sehr geholfen haben, meinen Kindern sehr gut getan haben, wollte ich sagen. Und denen bin ich sehr dankbar. Und ich weiß, dass einige von denen Nebenbei-Jobs haben mussten, um irgendwie finanziell klarzukommen. Und ich denke, das ist so eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und es ist wahnsinnig anstrengend, mit diesen Kindern zu arbeiten. Und die sind zum Teil hochqualifiziert. Und es geht überhaupt gar nicht, dass die so schlecht bezahlt werden. Also Sie haben Verständnis für die Streiks? Ich habe ganz viel Verständnis dafür. Und weiß, dass in anderen Ländern solche, die jetzt hier und die Lehrer eben deutlich besser bezahlt werden und kann es nicht nachvollziehen, warum bei uns diese sozialen Unterschiede so hoch gehalten werden an der Stelle. Danke schön, Frau Ax. Jo. Der nächste Hörer ist Frank Erfurt. Er ruft aus Braunschweig an. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch hier aus Braunschweig. Was denken Sie über den Streik? Ja, also ich empfinde die Streiks auch wegen des Zeitraums, also das ist auch als unbedingt nötig. Es ist zutiefst empörend, dass im sozialen Sektor dermaßen gespart wird. Also Erzieherinnen, Krankenpflegerinnen, Polizei etc., die tragen ja nur Risiken, erhalten dafür aber wenig Geld und am Personal wird dann aus Kostengründen auch noch gespart. Und Banken erhalten Milliardenhilfen, geben diese aber nicht in Form von niedrigen, ökologisch wertvollen Krediten zinsgünstig weiter, ja. Dann gibt es hier noch die Pharmaindustrie zum Beispiel, die verkaufen Massenware in Pillenform wie ein Monopolist, teuer wie möglich an Hilfsbedürftige. Bleiben wir jetzt mal bei den Erzieherinnen. Sie finden also, die Gesellschaft muss kapieren, wie wichtig die Arbeit ist und die Erzieherinnen und Erzieher auch entsprechend bezahlen. Ja, also auf jeden Fall, dass die Streiks nötig sind und die Gesellschaft möge endlich unterstützen, anstatt herumzusitzen und Shopping zu betreiben. Also es ist einfach wichtig, dass die Leute richtig bezahlt werden und nicht die Banken bezahlt werden sozusagen und nichts machen. Das sind ja Gelder, die weg sind, ne, durch große Koalitionen und so weiter. Also es muss was passieren und die Leute müssen einfach auf die Straße gehen. Das ist völlig richtig, auch wenn es im Moment für Väter und Mütter sicherlich schwierig ist. Aber es ist einfach nötig. Es ist ja auch gut für die dann. Dankeschön, Herr Erfurt. Ja. Die nächste Hörerin ist Vera Stolte. Schönen guten Tag, Frau Stolte. Stolte mit EU. EU. Also ich wollte sagen, ich finde es auch gut, wenn die streiken, weil die Eltern, glaube ich, auch einfach mal verstehen müssen, dass das eben nicht nur einfach so ein bisschen Singen und Spielen ist, sondern eine richtige Ausbildung und dass man da schon auch ganz schön seine Gesundheit riskiert. Haben Sie selber mit Kitas zu tun? Sind Sie selber Erzieherin? Nee. Ich war früher ab und zu mal in der Kita. Also nicht als Kind, sondern als, als Aushilfe. Betreuung. Ja, als Betreuung. Also ich meine, die müssen wirklich auf Kinderstühlen da rumsitzen. Ich weiß nicht, stellen Sie sich das mal vor, Sie müssten den ganzen Arbeitstag auf Kinderstühlen rumsitzen. Das ist relativ unbequem. Ja, ich glaube auch. Ja. Meinen Sie, dass sich die Lage verbessern würde, wenn sich der Anteil von Männern in Kitas erhöhen würde? Das kann ich mir gut vorstellen. Und grundsätzlich kann ich mir, also glaube ich auch, dass es jetzt mal abgesehen von Geld oder Gehaltserhöhung oder so einfach gut ist, wenn sich die Leute zusammentun und ein bisschen so die Arbeitsmoral gegenseitig stärken. Also ich habe auch erfahren, dass es hier in diesem Land, ich weiß nicht, wie es woanders ist, wirklich schwer ist, Leute zu motivieren, sich mal irgendwie hinzustellen, zu sagen, sie sind so nicht weiter und so. Und wenn die das schon jetzt geschafft haben, untereinander sich zu organisieren und zu sagen, wir streiken, dann muss der Leidensdruck auch schon recht hoch sein. Also. Ich danke Ihnen schön, Frau Steude. Okay. Einen schönen Tag noch. Jawohl, gleichfalls. Die nächste Hörerin ist Lieselotte Fritsche. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, ich bin ja der Meinung, dass die Eltern mit auf die Straße gehen sollten. Denn eigentlich ist das ja das Kostbarste, was wir dort abgeben. Und wenn die Kinder nur aufbewahrt werden, das wäre mir nicht egal. Also ich möchte ja auch ordentliche Bedingungen für die Kindergärtnerinnen haben, dass die auch gut bezahlt werden und dass die den Kindern was beibringen können. Ansonsten, wenn die Kindergärtnerin so 10 bis 15 Kinder hat, dann werden sie ja nur aufbewahrt. Mit Bildung ist da nichts mehr. Also Sie würden auch mitstreiken? Ja, auf alle Fälle. Ich danke Ihnen schön, Frau Fritsche. Bitte. Der nächste Hörer, schönen guten Tag, Herr Hein aus Gotha. Ja, ja. Was denken Sie zu unserer Frage? Sind Sie mit den Streiks einverstanden oder finden Sie das eher überzogen? Ich finde das absolut notwendig und ich kann gar nicht verstehen, dass man eigentlich anders denken kann. Das ist eine so verantwortungsvolle Arbeit und so eine auch schwierige Arbeit. Ich weiß das nur durch meine Frau, aber das muss dringend notwendig, dass da mehr passiert. Und ich will jetzt auch nichts gegen die Müllmänner sagen, aber das Geld, so viel wie die verdienen sollte, wirklich, wenn die Diskussion dahin geführt wird, eigentlich auch für die Kindergärtnerinnen drin sein und mehr. Unsere Kinder sollten uns also genauso kostbar sein wie die Müllentsorgung. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Dankeschön, Dankeschön, Herr Hein. Danke, tschüss. Tschüss. Karin Heinecke ist die nächste Hörerin, die uns erreicht hat. Was denken Sie über den Streik der Erzieherin? Ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, mit diesen Erziehungskräften so umzuspringen. Ich finde, das ist ihr gutes Recht zu streiken und über die Länge, das ist völlig wurscht. Sie müssen nämlich auch gehört werden. Und das funktioniert eben nur, indem man massiv auftritt. Und ich finde, die Eltern sollten diese Erziehungskräfte stärken. Haben Sie selber Kinder im Kindergarten oder in der? Also ich bin. Ich bin Mutter von 6 Kindern. Sie wissen also, wovon Sie reden. Die schon groß sind, ja. Und ich habe mittlerweile 9 Enkelkinder. Und die jetzt auch nicht mehr ganz so klein sind. Ein Teil ist wohl noch klein. Aber ich weiß diese Arbeit sehr zu schätzen. Und es ist ja das Beste, das größte Gut, was wir haben. Unsere Zukunft, unsere Kinder und Kindeskinder. Und die ganze Welt dreht sich eigentlich nur darum oder sollte sich darum drehen, eine Welt zu schaffen, die unseren Enkeln eine gute Welt vermittelt. Und das sind die ersten Berührungspunkte mit anderen Kindern. Und der Ausgleich und überhaupt die Kinder, die aus sozialen Brennpunkten kommen, das müssen alles die Erzieherinnen auffangen und müssen ausgleichen etc. pp. Und ich finde das ungeheuerlich, wenn man da nicht dafür sorgt, dass sie wenigstens ein richtiges Auskommen haben, finanziell und auch ansonsten. Karin Heinecke rein von der, von der Achtung her. Also das, nein, ich finde es ungeheuerlich. Die sollen nur dranbleiben. Und ich finde es auch richtig, dass die Frau von der Leyen sich da einsetzt. Das könnte sie ja wohl als Mindestes tun, denn sie hat ja bestimmt selber Kräfte in der Art beschäftigt. Ganz klar, mit sieben Kindern braucht man immer mal Hilfe. Und, genau. Ich hatte nicht wie die Frau von der Leyen eine Köchin und Erzieherin in diesem Punkt, ja, so wie sie, so hochprivat. Und ich war aber Sie verstehen aus dem Kindergarten und ich habe das Beste Verhältnis zu den Damen gehabt, weil... Danke. Dankeschön, Frau Heinicke. Das war ein Lob auf die Erzieherin von unserer Hörerin Karin Heinicke. Herzlichen Dank. Soweit unsere Hörerdebatte. Danke an alle, die sich beteiligt haben. Um 16 Uhr gibt's hier Nachrichten, die Sie hören können. Danach haben wir den algerischen Schriftsteller Boualem Sansal zu Gast und reden über sein Buch »Das Dorf der Deutschen«.